Hallo Fritz, du sitzt im Zugabteil mit deiner Mutter, deiner Schwägerin und deren Baby. Und heute schilderst du mir die Flucht mit dem Zug quasi heim ins Reich. Als die Front zu Russland immer näher kam, da hatten wir ja schon die Möglichkeit, oder sagen wir mal, war damit zu rechnen, dass wir das Land verlassen müssen. Das war für die Bauern ein relativ einfaches Problem, weil sie als Fahrzeug ihren Pferdewagen hatten, den sie vorbeladen haben. Aber wir hatten ja keinen Pferdewagen oder sowas. Wir mussten sozusagen uns mit irgendeinem Gefährt, also in dem Falle ja mit der Eisenbahn, wegkommen. Und das war ja nicht so, dass man da einfach an die Bahn gegangen ist oder hat einen Fahrplan gesehen und da kann man dann einsteigen. Das war nie so. Wenn man irgendwie in jener Zeit irgendwo hinfuhr, dann ging man an den Bahnhof und hat gewartet, bis ein Zug kommt. Und das war nicht von Pünktlichkeit überhaupt keine Rede. Deutsche Militär, was noch in Nordbaswa war, das ist ja klar, dass die dann auch dafür gesorgt haben, dass die Leute, die ohne Fuhrweg gehen, ja irgendwie wegkommen. Und da war das also so, dass in dieser Zeit gerade mal ein Transport, also ein Lazarettzug, da eingespannt war, der von Belgrad sozusagen Verwundete ins Reich gebracht. Und da hatte man dann noch Plätze gehabt für, waren ein paar Waggons noch dran für Flüchtlinge ohne Fahrzeuge. Fahrzeug oder sowas. Ne? Weil sie ein Kind dabei hatte, meine Schwägerin, war das also so, dass man dann ein Abteil bekommen hat. Nicht in einem Großraumwagen, sondern damals hatte man ja diese Wagen noch gehabt mit dem Trittbrett von außen auf der Längsseite des Waggons. Zuges, ah War eine ja. durchgehende Treppe sozusagen und man kam dann in jedes Abteil rein, direkt. Sehr Nicht? privat, Ja, direkt ins Abteil genau. einsteigen. Und da war das so, dass dann meine Mutter noch da war und was sie da noch schnell zusammengerafft haben, mussten ja innerhalb von 2 Stunden alles, was sie mitnehmen konnten, war ja vielleicht 2 Koffer und also jedenfalls hat der Mutter ja ein Köfferchen immer bereit gehalten, schon lange immer wieder, auch wenn es brennt und sowas, dass sie immer die ganzen Papiere, die wichtig sind, in einem Ding drin sind. Die hatte dann ein Eck am Fenster und gegenüber war dann für das Baby, das da war 8 Monate alt, die ist ja zu Weihnachten 43 geboren, da war die also 8 Monate ungefähr, nicht? Denn es war der Oktober 1944 war diese Aktion mit der Wegreise und auf der anderen Seite sozusagen war dann die Schwiegertochter und ich hatte mich dann so am Ende von dem Bettchen von dem Kind dahingesetzt. Nicht? Mein Koffer hatte gerade noch Platz, denn war ja schon eng. Nicht? Und dann hat es ein Weilchen noch gedauert. Nicht? Also man wusste ja auch nicht, wann er wieder wegfährt. Man hätte ja auch annehmen können, dass er gar nicht in Essig hält. Nicht? Das war ja kein Grund, dort zu halten. Ja, das war so reines Glück, habe ich, denke ich mir jedenfalls. Nicht? Ja, dann ging es los, dann hat man immer wieder in dem Gebiet zwischen Osijek und ja, Richtung Agram, also Zagreb, eben doch wieder Angriffe von Tieffliegern, aber nicht auf uns unbedingt, sondern auf andere Objekte. Aber man hat immer, wenn Flugzeug in Luft war, hat er immer sozusagen, ist der Zug stehen geblieben, hat Signal gegeben und dann stand man da. Dann wusste man nicht unbedingt, ja, ist jetzt werden wir angegriffen oder es geht vorbei. Also meistens sind sie weggeflogen, also über uns nur geflogen, nicht in einer größeren Höhe. Das hat man dann ja hören können und sehen können. Und dann war es auch mal so, dass wir dann nicht weiterfahren konnten, weil die Brücke gesprengt war, nicht? Oder getroffen war von einem Alliierten, sodass da die Verbindung. dann musste man wieder zurückfahren und suchen eine andere Strecke, die rüber geht. Und so war das, ist viel Zeit verloren gegangen. Erstens war ja die Bahn musste ja das ja organisieren, dass wir dann die Strecke finden, die also noch heil ist zu dem Zeitpunkt. Und so ging das also immer mal dahin. Und wenn man ankommt, nein, das geht da auch nicht, dann ging es wieder zurück, dann wieder eine andere Strecke. So fuhr man manchmal, ja, ich möchte sagen, den ganzen Tag ohne eine Furt zu finden, wo wir jetzt mit dem Zug da jetzt weiterkommen. Und dann blieb es also letztlich so, oder war dann letztlich so, dass wir ins ungarische Gebiet kamen. Habe ich das richtig in Erinnerung oder verstanden, dass Osijek rechts, auf der rechten Seite der Donau abwärts Ja, lag? ja, Also ja. ihr musstet über die Donau drüber. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wenn wir rechts ist ja hier von der rechts ist ja sozusagen, wir waren immer rechts der Donau. Der Nein. Donau, nicht der Save. Osijek liegt zwar an der Donau, aber an der rechten Seite, rechten Ufer der Donau. Und wir fuhren also schon, ich weiß gar nicht, wie die Strecke damals, ja, wenn ich jetzt so sehe, wäre ja Ungarn näher, warum man nicht nach Ungarn gefahren ist, ist mir also gleich nach Ungarn, das ist mir ein Rätsel, obwohl, ich weiß ja gar nicht, obwohl, wenn in Essek eine Eisenbahnstrecke war, dann ging die auch noch, ja, die ging vielleicht nach Richtung, ja, an der Grenze zwischen Jugoslawien und Ungarn vielleicht, auf der jugoslawischen Seite. Also, jedenfalls war es so, dass dann eben mit die Flugzeuge da angegriffen haben, aber nicht uns angegriffen, aber die flogen da weg, es waren solche Jagdflugzeuge mit Maschinengewehren, nicht? Die hatten also mit Bordkanonen sozusagen, heißt es dann. Und einmal hatten sie auch geschossen. Das heißt also, kamen sie an und zwar wesentlich tiefer. Dann hat der Zug gleich gehalten, ja, und hat ein Signal gemacht, nicht? Und dann mussten wir alle unter das Gleis, unter die Waggons Aufs Gleis. reinschleichen, nicht? Das war einmal und da meine Mutter ging da nicht runter. Sie hat gesagt, also wenn sie mich trifft, dann. Sie war schon sehr deprimiert. Und da war das kleine Kind und meine Schwägerin und ich sind da drunter gekrochen. Und gewartet, bis der dann, wenn die rum waren, ne, die sind ja dann ja runter und haben reingeschossen und sind dann wieder weg, haben gedreht und sind dann wiedergekommen, ne, von der anderen Seite. Ne. Aber uns unter da haben sie nicht getroffen. Sie haben zwar viel die Scheiben zerbrochen, das war natürlich dann blöd. Aber gab es Tote? Nein, es gab keine Eine Tote. Tote. Nicht. Und wenn dann sozusagen wieder der Alarm, also die Gefahr vorüber war, dann hat er zweimal oder dreimal, glaube ich, Signal gegeben, den Zug, und dann ist er weitergefahren, nicht? Ja. Und ihr Und saßt immer in diesem Abteil und habt euch noch verpflegt aus Dinge, die ihr in einem Korb ja, also hattet, oder? ich weiß nicht, mag sein, dass in Essek, dass da meine Schwägerin Wasser besorgt hat oder dass ihnen Wasser besorgt, also übergeben worden ist oder so, das könnte sein. Ich weiß also wirklich nicht, wo wir, ja, einmal war das der Fall, dass er lange gestanden ist. Es war immer so, wenn er einmal Signal gibt, der Zug, dann bleibt er stehen und man muss warten, bis er dreimal macht. Ja? Und da war in der Nähe ein Bauer, also ein Bauerngehöft, und da hat man mich mal hingeschickt und ich bin da auch da hingegangen und dann habe auch Milch etwas gekriegt, ja, für die Kleine, nicht? Und nachher, also jetzt so, als ich das dann so wahrgenommen habe, wieso, ich habe ja keine Fuß, wann der dreimal, ob ich das überhaupt erreiche. Ne? Also es war nicht so weit, es war vielleicht 200 Meter, nicht? Aber immerhin. Aber ich war auch nicht allein, es waren andere auch hingegangen. Ne? Also vor allem, aber wo wir noch andere Lebensmittel hergekriegt haben, oder was wir gegessen haben, ob meine Mutter da was mitgenommen hat, also. Das ist also, kann ich mich nicht erinnern. Aber dass ihr Jedenfalls war das geschlafen so. habt, auch dass es Wie? mehrere Tage ging, dass ihr geschlafen habt in dem Ja, man hat Zug, also im Leben gedöst. gedöst und geschlafen und kam dann also sozusagen nach Ungarn rein, das weiß ich nach nach Nautsch, nach Nautsch. Nautsch kann ich ja oder so ähnlich hieß das. Und dann letztlich Richtung Sopron und dann kommt man sozusagen nach Österreich rein. Sozusagen nördlich von Graz, glaube ich, ist das Sopron oder auch südlich, weiß ich es nicht. Irgendwas. An Graz kann ich mich nicht erinnern, dass wir angekommen sind, aber ich weiß es, dass wir am Südbahnhof in Wien, das ist ein großer Südbahnhof, weil er ja des ganzen Südosten die Strecke hatte. Ja, also da kamen wir an einem großen Bahnhof, also ich glaube, das war sogar ein Güterbahnhof von diesem Südbahnhof, wo dann die Züge geendet haben. Wir mussten aussteigen und der Lazarettzug ist dann weitergefahren. Der blieb nicht in Wien. Und wir sind dann auf Güterzüge, also abgedeckte Güterzüge reingekommen. Ne? Da, ja, weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir in der Nähe der Schiebetür etwas auf hatten, damit wir frische Luft kriegten, aber da war das so einfach auf diesem Boden, da hat man sich dann breit gemacht. Ne? War dann schon sehr, ja, also jedenfalls, es waren da fast auf jedem Gleis war da so ein Zug, der dann eben von anders her kam wieder und da Leute übernahm. Es war so ein ziemlich großes Menschengewirr. Aber es war organisiert, das hat man gemerkt, nicht? Und dann irgendwann fuhr der Zug dann los, wussten wir auch nicht, wo es jetzt hingeht, wir haben nur gedacht, aber irgendwo werden sie uns schon hinbringen, denn wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, eine Entscheidung. Die Entscheidung hat also in der Organisation gelegen. Und da waren ist das Soldaten am Bahnhof in Wien, die euch in Empfang genommen ja, haben, das waren, uniformierte? Das waren eigentlich mehr oder weniger. Ich kann mich nicht erinnern, es waren bestimmt also irgendwie eine Mannschaft, die dafür vorgesehen ist, denn es war ja nicht unbekannt, dass da die Züge voller Menschen kommen und also jetzt ins Reich wollen. Da war schon eine Organisation, vielleicht auch, war das vielleicht auch Hitlerjungen, die dann also keine Uniform mehr getragen haben, sondern in Zivil dann an sich verpflichtet wurden, sagen wir so 16-, 17-Jährige, die dann die Organisation ja, oder mitgeholfen haben, die Leute da und dahin in die Züge zu bringen, nicht? Denn es war ja nicht einfach, da über die Gleise weg und das war ja auch alles organisiert. Ach, wenn ich so denke, da waren Hunderte, es war nicht so, dass man in einem Gedränge war, aber es war immer kanalisiert. Man hat also gewusst, da wird man jetzt hingeführt und hat es alles denen überlassen, wo die uns der Eingang, beziehungsweise in welchem Waggon und so weiter. Also jedenfalls, irgendwann dann ging das los, immer wieder sind sie stehen geblieben und haben einen Waggon entleert. Nicht? Da wurden Leute dann rausgenommen. So. Ich weiß nicht, Schärding war ja dann ja praktisch da, wo wir letztlich dann hingekommen sind, das war schon die Grenze zu Bayern. Also das war noch die alte Grenze, Deutschland zu Österreich. Also muss es der letzte Waggon sein, also hinter der Lokomotive, nicht, die jetzt noch frei war, denn weiter fuhr der ja nicht. Also sind wir dann, das waren glaube ich, ja, wenn ich mich gut erinnere, vielleicht drei Waggons, die dann noch übrig blieben. Nicht? Und die sind dann in Schärding ausgestiegen. Etwa 150 Leute ja, oder mehr. Mehr ne? Ja. Jedenfalls so, dass dann, da stand dann schon eine Jugendfanfarenteil da, also wie sagt man das? Jugendorchester oder ein Blasorchester. Die uns empfangen hat und der Kreisleiter ist da gewesen, der hat uns also da mit schönen Worten empfangen, nicht? Heim ins Reich, nicht? So ungefähr. Nicht? Das kam allerdings da nicht vor, aber dann ging es auch schon sozusagen wiederum kanalisiert in die Schule. Da war schon die Strohsäcke da und da hat man dann sozusagen in den Klassen waren die Leute untergebracht. Da waren die nicht in der Turnhalle. Nein, die im Klassenraum. Also manche hatten die gar keine Turnhalle. Mhm. Nee. Also immer Klassenräume. Nicht? Und da war es dann so, dass man da das erste Mal eine Verpflegung bekam. Also da hat man was zu Essen bekommen, also warmes Essen und Frühstück und so weiter. Da konnte man sich auch die Zähne putzen. In der Schule war dann auch eine Toilette. Im Zug war natürlich auch eine Toilette, aber natürlich, das war schon sehr verschmutzt danach, nicht? Also Es gab viele eine Toilette in Zügen, ja. dem Zug, aber Ja. nicht im Güterwaggon. Nein, Güterwaggon war keine, nicht? Also gut, diese Strecke oder diese Zeit weiß Hast ich keine eigentlich nicht. Erinnerung? Also normalerweise dürfte das in 2 Stunden erledigt gewesen sein, die Strecke da, die war ja gesichert, die wurde ja nicht kaputt gemacht oder war jedenfalls noch intakt. Bei den anderen war ja schon mehr oder weniger zum Teil auch bis man dann nach Ungarn und so weiter reinkam, war ja schon gefährlich. War ja schon Kriegsgebiet, nicht? Aber da wart Ne? ihr in einem Personenzug, wo es Personenzug und eine da war dann Toilette schon war. die, ja, es ist eine einfache. Und also der Empfang, nicht, mit dem Kreisleiter und dann wurde man auf einen LKW geladen und dann wurden wir also zur Schule gebracht. Die war im Zentrum mehr oder weniger vom Ort in Muss den vielleicht Klassenzimmern. Scherding ein bisschen beschreiben, Ja, wo das liegt kommt jetzt noch. Scherding? Ja, Ja. das kommt jetzt noch. Also jedenfalls, dann, ich meine, die Organisation, die war nicht so wie beispielsweise heutzutage, wenn Flüchtlinge ankommen, ja, erst einmal wissen wir ja, wo tun wir die hin oder sowas, sondern das war alles schon vorbereitet und da waren wir jetzt dann zumindest mal in der Schule untergebracht. Und dann ging es bald, also ich denke nicht mehr als 2 Tage oder 3 Tage, dann wurden schon welche wieder schon in den Ort gebracht mit Zuweisung in diesem Haus, in jenem Haus, dort, da und wir sollten dann in die Apotheke, ins Haus der Apotheke. Die Apotheke war etwa 4 Geschosse hoch. Ja, das war offenbar schon vorher festgestellt worden, dass da 2 Räume sind, wo man jemand unterbringen konnte, nicht? Und die hat sich ja, wie wir nachher mitgekriegt haben, ja schon gewehrt, dass da in der Apotheke Leute reinkommen, die sie gar nicht kennt. Ja, sie hat ja Gifte und so weiter. Und das könnte ja Chemikalien. gestohlen werden oder sowas, nicht? Also die Ressentiments gegen den Flüchtling war schon da, nicht? Und dann hatten wir da ein Zimmer bekommen oder benutzen dürfen, unentgeltlich, mit, ja, ich schätze, dass es vielleicht 25 Quadratmeter war heute. Also für uns drei, beziehungsweise 3 Erwachsene und das kleine Kind, ging das eigentlich so ganz gut, nicht? Also war keine Schwierigkeit. Wir hatten dann Was war in Essen. dem Raum? In dem Raum war ein Bett, so ein altes Bett, da konnten 2 schlafen. Und da war auch ein Kanapee, ein Tisch, Stühle und eine, wie haben wir gesagt gehabt, einen Ofen. Mit dem man auch kochen, auf dem man auch kochen konnte. Der war so in Dreiecksform, oben eine große Platte und dann ging es runter, wo man sozusagen unten dann Feuer machen konnte, auf einem Rost und ganz in der Spitze sozusagen dieses Dreieckes hat sich dann die Asche gebildet, da konnte man die Asche rausholen, nicht? Und das war dann die Heizung und auch gleichzeitig der Koch. Die Mit Kochstelle, Briketts oder nur mit mit Holz? einer Schüssel oder Ja, eine eine Platte, Platte eine konnte Heizung. man da ja nur haben, Und nicht? mit Briketts oder mit Mit Holz? Holz, ja, Mit Holz. beziehungsweise auch Kohle, nicht? Wobei das ja Braunkohle war, was man da mal gekriegt hat, oder ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir haben hier nur Holz. Und Bin mir sicher. fließendes Wasser. Wasser hattet Wasser ihr gab da. keins? Da war im Flur draußen, war eine Wasserstelle, die konnten wir auch vis-à-vis in dem Flur war ja auch noch ein Zimmer. Da kamen später jemand aus Ungarn rein, ungarische Leute. Ja? Mit dem Mann habe ich damals Schach gespielt, weil der auch Langeweile ja auch nichts anderes machen wollte. Und ich, ja, aber nur, das war nur begrenzt. Die waren auch nicht lange da, nicht? Die waren bald weg. Also auch Deutsche aus Ungarn, ja, Ungarn-Deutsche. Nein, nein, das waren direkt Ungarn. Die wissen wahrscheinlich auch geflüchtet irgendwie. Manche sind ja auch weg. Zumindest diejenigen, die mit der sozusagen Adolf Hitler einverstanden waren. Nicht? Also Anhänger, die dann auch selbst in Ungarn vielleicht Ärger hätten haben können. Nicht? Ja, und dann hatten wir als erstes, war ja die Verpflegung in Deutschland ja rationiert war. Da hat man sozusagen Essensmarken gekriegt. Da waren dann solche ganze Bögen da mit immer 5 oder 10 Gramm oder 20 Gramm, je nachdem was es war, Mehl oder Brot oder Zucker oder Salz oder, na gut, weiß nicht, also manche Dinge waren ja nicht, aber Brot und Fleisch und Mehl, das war alles rationiert. Ja, Milch auch, nicht? Milch hast du auch nicht kaufen können. Auch andere, sag mal, wenn du jetzt Schuhe brauchtest, ja, also ein paar mehr hatten wir ja gar nicht gehabt. Nicht? Also wenn die dann durch waren, dann war es nicht so, dass du dann gleich eine kaufen, dann musst du zuerst eine Genehmigung dir holen, dass du wirklich notwendig eine neue Paar Schuhe. Wenn das diese Schein, das war der Schuhschein, nicht? Also den musst du zuerst mal haben, aber dann musst du auch jemand finden, der Schuhe verkauft. Nicht? Es war nicht so, dass dann die Auslagen voller Schuhe waren, das war dann schon schwierig. Also musste man eventuell auch noch woanders hingehen, in der Nachbarstadt oder so. Das war dann schon sehr schwierig. Wir hatten dann allerdings über die evangelische Kirche, die da auch tätig war, und zwar eine Hilfsorganisation der Care-Pakete. Hast du mal schon was gehört? Das waren Pakete, die von Amerika kamen. Diese Care-Paketen gingen immer regelmäßig in die Diaspora, also in die Glaubensgemeinschaften, nicht? Entweder zu den Katholiken oder zu den Evangelischen oder zu anderen. Weißt du, vielleicht auch. Ja. Mhm. Jedenfalls hatten wir da über den Pfarrer dann auch noch solche Kleidungsstücke, also getragene. Ja, ja. Da ja, habe ich klar. Dann auch ein paar Schuhe, das erste Mal so Mokassins gehabt, nicht? Die mir gepasst haben. War ich ganz stolz, obwohl es auch schon getragen war. Nicht? Kannst du zwei Dinge mir schildern? Einmal so zuerst vielleicht diese Apotheke war vorne und ihr wart quasi im Hinterhaus. Ja. Wo befand sich die Apotheke in diesem Ort? Also etwas über den Ort und die Apotheke an dem Platz. Also der Schädel liegt direkt am Inn. Der Inn fließt sozusagen hier in Passau, dann in die Donau. Und liegt auf einem Hochplateau, etwa schätzungsweise etwa 60 Meter oder sowas über Niveau. Und der Inn und ist da, dort sehr und breit. Da war, ja, und da war auch eine Aussichtsplattform in Form von, ja, ein bisschen parkähnlich zurechtgemacht. Und unten waren relativ wenig Häuser, weil der Inn jedes Jahr sozusagen Hochwasser hatte. Und da habe ich dann so Hochwassermarken gesehen, die waren ja unheimlich. Also da war ja die ganze Unterstadt sozusagen war da unter Wasser. Es ist berühmt, Schädling mit seiner schönen barocken Zeile. Und innerhalb dieser barocken Zeile, also das war dann so ein größerer Platz. Und rundum die Häuser, die waren alle mit dem Giebel nach vorne. Und der Giebel war barock. Und in verschiedenen Farben die Häuser bemalt. Und da war dann auch eine Stelle, auch das Kreisamt, also wo der Kreisleiter war. Und da waren auch fast alle Geschäfte da auf diesem Platz. Und da war die Apotheke auch. Und da waren wir sozusagen zentral. Und zwar nicht in einem Hinterhaus, sondern die Fenster gingen in den Garten raus. Nicht? Der Garten war dann sozusagen abgegrenzt durch einen Burggraben, den es da noch gegeben hat. Allerdings nur in diesem Teil, der war dann schon im anderen Teil schon zugeschüttet und bebaut. Und das war eigentlich ein schöner Platz zum Liegen, wenn man überhaupt drauf kann, dass man oder Zeit hatte dafür, nicht meine Eltern so. Ich habe sie also nie im Garten gesehen. Mein Vater schon eher, weil er, ja, jetzt kann Das ich mich ist erinnern, später, ja. der hat ja dann Holz gesammelt, nicht? Irgendwo, damit wir was zu feuern hatten, nicht? Und da war er dann im Garten und hat es dort gelagert, Ja. nicht? Ich weiß nicht, was die Apothekerin dazu gesagt hat, ob er sie überhaupt gefragt hat, das weiß ich nicht. Weiß ich Also nicht. ihr kamt da an und da hattet ihr mal zuerst nichts zu tun oder ihr musstet viele Gänge machen, um eben diese Ja, Lebensmittelmarken ja. zu bekommen. Genau. Musstest du dich melden, um irgendwie in die Schule zu gehen? Wie hast du denn deine Tage verbracht? Ja, von Schule war also überhaupt keine Rede. Was organisiert war, das war lediglich, dass wir das zu essen hatten, dass wir vor allen Dingen diese Marken hatten. Und da wurde uns da auch gleich gesagt, hier, da war im Haus auch, ja, in jedem Haus war so ein Spitzel, will ich mal sagen, der NSDAP. Ein In unserem Haus Blockwart. war es ein Postmann, der da oben gewohnt hat, nicht? Und der allerdings ja, seine Funktion, also ich habe da nichts gespürt. Nicht? Der hat darauf geachtet, dass beim Luftangriff oder überhaupt nachts alles dunkel war, dass die Fenster Die zu Verdunkelung, ja. Verdunkelung, nicht? Da waren dann immer an Fenstern, waren schon solche schwarze Rollos angebracht, die man nur runterziehen muss. Aber da waren die in jedem Haus Zuständig. zuständig dafür, nicht? Und dann also wir Jugendlichen mit Schule, also Volksschule habe ich da, oder überhaupt einmal Schule habe ich da überhaupt nicht. Ich habe meine Schule ja abgeschlossen, die Bürgerschule, also mit dieser 8. Klasse, und dann war das ja einfach nur, jetzt müsste ich eigentlich ins Gymnasium oder was. Aber da gab es noch kein Gymnasium. Also die Schule, die es da gab, das war schon für mich nicht mehr, ja, weil ich das schon erledigt habe, nicht? Ich war also Jetzt, dann rumgemacht. wie Das hast war du dann deine Tage 45, das war ja, verbracht? man hat sich Schärding angeguckt, das ist nicht allzu groß, da war unten eine Brücke, die über den Inn ging. Und ja, die nähere Umgebung, ja, das waren dann sehr bald, hat man gesehen, Landwirtschaft und mit solchen großen Höfen außerhalb der Bauzone, nicht? In Viereckform. War immer so, dass der Bauernhof so in Viereckform war, wie dass man annehmen könnte, ja, wie so eine Wehrburg, und rum alles geschlossen, die Fenster fangen jetzt weiter oben an, nicht? Und es war dann leichter zu verteidigen. Gegen wen, weiß ich nicht. Und wie war der Krieg präsent oder die Dort war Front der oder? Krieg gar nicht präsent, man hat auch keine Bomben, mehr oder weniger, also keine Flugzeuge gehört am Anfang, ne, das war 44, ne? Gegen Ende Ja, 44 gegen war Ende, das. es war ja Oktober 44, man hat eigentlich schon vom Krieg nichts weiter gehört, man hat also das Radio da gehabt, ja, woher hat er Radio, weiß ich auch nicht, hat sie jedenfalls, oder Zeitung, man hat halt Zeitung gelesen, also ich nicht, aber der Vater und so weiter, nein, der Vater war ja gar nicht da. Ja, Eben. da muss ich sagen, der Vater war ja gar nicht da. Der war ja, das muss ich noch sagen, der war ja schon vorher praktisch ungefähr 41 schon, oder 42, schätze ich, war der, also 41 ist ja Jugoslawien von den deutschen Wehrmacht besetzt worden, ohne einen Schuss zu fallen, also. Da gab es auch keinen Krieg in dem Sinne, dass man da was zerstört hat. Das hat sich Jugoslawien gleich ergeben. Und das war vielleicht auch gut so, denn dadurch wurde nichts kaputt gemacht. Ne? Und dadurch, dass dann Neupasor nicht mehr Jugoslawien war, sondern das war dann Kroatien. Und Kroatien ist ja dann protegiert worden vom Hitler, weil sich der Ante Pavelic, das war der Führer der Kroaten, mehr oder weniger ein Sympathisant von Hitler war. Und damit war das auch straff geregelt, mehr oder weniger. Da wurden eben gleich mal die Leute eingezogen, um gegen die Partisanen zu kämpfen, die ja da dann sozusagen richtig organisiert waren. Ja, ja, die waren dann organisiert. Es waren da schon Kämpfe gegen innerhalb des Landes, ja, nicht? Ja. Gegen alles, was da deutsche Wehrmacht oder sonst wie Einrichtung war, wurde ja gerne angegriffen. Und dann war es also wichtig, dass die Zugverbindung, die Strecke Belgrad nach Zagreb, also Agram und weiter ins Deutsche Reich, sozusagen gesichert ist gegen Partisanen. Und die musste man, dafür brauchte man Leute, und da wurde diese Polizei, die der SS unterstellt war, aufgestellt. Nicht? Und da war mein Vater im Nachbarort, das war ein größerer Ort, war er dort an der Bahn, sozusagen in einer Kompanie, in der Schreibstube. Mhm. Nicht? Und er musste, sagen wir mal, diese gefährliche Gänge auf den Gleisen nachts nicht machen. Nicht? Mhm. Jedenfalls, also der war weg. Und meine zwei Brüder, der Richard und Christian, die waren ja dann noch in Essek. Wir wussten nicht, da gab es kein Handy oder sowas. Man wusste, die sind da. Was da passiert, weiß nicht. Deswegen, meine Mutter war also, hat mehr geweint als gelacht. Nicht? Mhm. Also das war anders, wären die Schwägerin nur nicht. Wir hatten das eigentlich stoisch übernommen, ohne. Also die Organisation, muss ich sagen, die war ja, aus gut. dem FF. Ne? Mhm. Und dann, ja, rumgetrödelt, wir haben niemanden gekannt, mehr oder weniger. Manchmal hat man noch jemanden kennengelernt, das war ja dann schon ein Freund von Belgrad, weil der Zug kam ja von Belgrad, und da kamen auch deutsche Siedler, die da in Belgrad gelebt haben, nicht? Eben auch mit, und den habe ich mal dann getroffen. Ja, der war dann auch mehr oder weniger in der Unterstadt untergebracht, und ja, da ist man so rumgelaufen. Ja, also es war ja nichts noch. Aber ich hatte ja dann mitgekriegt, brieflich, also oder Telegramm, ich weiß nicht, jedenfalls, der Vater und meine Brüder haben ja über die Feldpost immer Post auch gekriegt von uns. Die haben also gewusst, wo wir sind, ja, dass wir in Schärding sind. Und da hatten wir dann auch Nachricht kriegen können. Ne?